Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Hallo in Wien, herzlich willkommen zu einer Joachim Leswelt. Heute machen wir die Glücksrad-Make-up-Challenge. Genau. Ja, die Glücksrad-Make-up-Challenge machen Miley und ihre Mutter auf YouTube auf dem Kanal Mileys Welt. Dort zeigt sich das junge Mädchen aus der Nähe von Augsburg mit noch nicht mal 10 Jahren regelmäßig und bedient damit ihre riesige Fangemeinde von 660.000 Abonnenten. Jede Woche kommen neue Videos dazu, die Abrufe steigen, die Werbeerlöse auch, die Eltern filmen alles und verdienen kräftig. Ist das illegale Kinderarbeit? Diese Debatte wird nun in Frankreich geführt, bis hoch zu Staatsanwaltschaft und Arbeitsministerium. Suzanne Krause hat sich die französischen Kinderstars auf YouTube angesehen. Ein kleines Mädchen sitzt in ihrem Bett. Sie hat Locken wie Rapunzel und ruft etwas zum Hahn im Nachbargarten. Sein lautes Krähen habe sie aus ihrem Traum von einem rundum rosaroten Hamburger gerissen. Das Mädchen ist 11 Jahre alt und nennt sich auf YouTube Mademoiselle Sabina. Jede Woche stellt sie Videos mit ihren Gedanken im Kinderzimmer online und hat damit rund 800.000 Abonnenten. Auch die kleine Kalis ist eine YouTube-Berühmtheit. 10 Jahre jung und regelmäßig auf dem Kanal Studio Bubble Tea zu sehen. Stolz rührt sie Flüssigkeit aus einem Eimerchen zu einer Art Glibberschleim. Dezent ist der Markenname des Produktes ins Bild gerückt. Der YouTube-Kanal der 10-Jährigen hat 1,4 Millionen Abonnenten. Noch mehr hat der 7-jährige Swan. Sein Kanal Swan the Voice zählt auf YouTube 3,6 Millionen junge Abonnenten. Die schauen sich dann Videos an, auf denen der 7-jährige mit seinem größeren Bruder Neo neues, trendiges Markenspielzeug auspackt. Gefilmt und lautstark choreografiert von der Mama. Swan, Kalis, Mademoiselle Sabina und andere Kinder sind mit solchen Videos in Frankreich zu YouTube-Stars geworden. Sie investieren viel Zeit, laden jede Woche neue Clips ins Internet und erzielen so größere Summen an Werbeerlösen. Diese Entwicklung verfolgt seit einem Jahr der Mit-40er Thomas Romer. Er ist Gründer des Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, der sogenannten Beobachtungsstelle für Elternschaft und digitale Erziehung. Der französische Verein müht sich, Kinder im virtuellen Raum zu schützen. Per Mausklick lässt der Aktivist die jüngsten Clips Revue passieren. Die Zahl der sogenannten Unboxing-Videos auf YouTube steigt rasant. Zumeist stammen die Clips von Eltern, die ihre Sprösslinge dabei filmen, wie die Geschenke auspacken und Spielzeug, das ihnen Markenhersteller zukommen lassen. Des cadeaux ou des jouets qu'ils ont reçus par des marques et également tout un tas de nourriture qui s'apparente souvent à de la junk food. Oder es geht um Esswaren, häufig Junkfood, für das die Kinder unter x-beliebigem Vorwand Werbung machen. Sie wenden sich an Gleichaltrige, die sich dann stundenlang einen Clip nach dem anderen anschauen. YouTube-Promis wie der 7-jährige Swan und sein 13-jähriger Bruder Neo machen das seit knapp 4 Jahren. Im April 2015 postete ihre Mutter Stephanie erstmals ein von ihr gedrehtes Video. Darin tummeln sich Neo und Swan in Freizeitparks, testen Buntstifte und Kaugummis oder versorgen sich im namentlich genannten Laden mit Schulheften. Ein kommerzieller Erfolg. 3,6 Millionen Abonnenten und knapp 3 Milliarden Klicks. Dafür hat die Mutter schon 1.383 Filmchen hochgeladen. Zu viele, kritisiert der Kinderschutzaktivist Romer. Im Familienkanal von Neo und Swan erscheinen pro Woche im Schnitt 7 bis 8 neue Videos. Da erscheint es uns vom Kinderschutzverein angemessen zu behaupten, dass die beiden Jungs kein normales Leben mehr führen können. Die ständigen Dreharbeiten ließen den minderjährigen Akteuren kaum noch echte Freizeit, fürchtet Thomas Romer. Deshalb hat er sich kürzlich an die Staatsanwaltschaft in Paris gewandt. Sie möge ermitteln, ob diese Videos auf illegaler Kinderarbeit basieren. Romers Anliegen, die Bestimmungen für die Beschäftigung von Minderjährigen in künstlerischen Bereichen auf das Internet auszudehnen, insbesondere auf die Familienkanäle auf YouTube. Juristisch unterstützt wird der Aktivist von Christine Aubag. Die Pariser Anwältin erklärt, was das französische Arbeitsrecht bei der Beschäftigung von unter 16-Jährigen vorschreibt. Alors en France, tout enfant donc mineur de moins de 16 ans a le droit de travailler. Unabdingbar ist eine Genehmigung der Regionalstelle des Arbeitsministeriums. Erlaubt sind 2 Stunden Arbeit pro Tag. Ein Wochenendeinsatz ist verboten. Das Entgelt muss auf einem Sperrkonto deponiert werden. Erst mit 18 darf der Kontoinhaber über sein Geld verfügen. Et pour le coup, en plus de ça, sa rémunération doit être déposée dans une, ce qu'on appelle la caisse de dépôt et de consignation. Die Staatsanwaltschaft hat sich zum juristischen Vorstoß des Kinderschutzvereins noch nicht geäußert. Dafür aber hat das Arbeitsministerium in Paris im Dezember eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen für Minderjährige in YouTube-Videos angekündigt, um, falls nötig, rechtlich nachzubessern. In den sozialen Medien wurde speziell Mutter Stephanie harsch dafür kritisiert, ihre Söhne alle naselang vor die Kamera zu zerren. Ein Vorwurf, den die Französin weit von sich weist. Die harte Videoarbeit, die hätten ihr Mann und sie, Neo und Swan hingegen, den ganzen Spaß. Das behauptet auch ihr 13-jähriger Sohn in einem Clip. Hallo, hier ist Neo. Auf YouTube sind Videos zu sehen, in denen es heißt, meine Mutter würde mich ausbeuten und sich an mir bereichern. Dabei habe ich bei den Drehs viel Spaß. Den möchte ich mit meinen Fans teilen. Ab einer gewissen Klickzahl erhalten die YouTuber von der Internetplattform Google bare Münze. Wie viel genau, bleibt gut gehütetes Geheimnis. Laut Schätzungen von Experten kommen die beliebtesten Familienkanäle auf 10.000 bis 50.000 Euro pro Monat. Da haben dann die Eltern ihren herkömmlichen Job an den Nagel gehängt, um sich ganz der Vermarktung der vorgeblichen Familienidylle zu widmen. Dafür haben sie eigens eine Firma gegründet und sich die Markennamen sichern lassen. Ihr Ziel, eine wirtschaftliche Diversifizierung. Von Neo und Swan sind bislang ein Bastelbuch und 2 Zeitschriften erschienen. Der Vater von Kalis, der 10-Jährigen mit dem Glibberschleim, setzt auf eine eigene Spielzeugmarke. All das bekräftigt den Kinderschutzaktivisten Romer in seinem Verdacht, es mit illegaler Kinderarbeit zu tun zu haben. Wenn ich mit meinen Töchtern in der Freizeit Tretroller fahren möchte, brauche ich doch dafür keine Firma zu gründen. Da decken die Familienkanäle die Bigotterie der Eltern auf, die nicht zugeben wollen, dass es sich dabei um eine wirtschaftliche Aktivität handelt. Wir verlangen nicht, solche Clips zu verbieten, sondern Regelungen zum besseren Schutz der Kinder beim Drehen. Nur, wie will man solche Regeln im Wohnzimmer der YouTube-Kinder durchsetzen, frage ich mich da. Susanne Krause mit dieser Diskussion aus Frankreich, die sicherlich auch bald bei uns hier in Deutschland ankommt.